Weil kein vernünftiger Mensch der Welt, wie heißt es, leugnet, dass man, wenn man in einem Krieg ist, sehr wohl gegen die andere Armee kämpfen darf. Das ist eine legitime Sache. Aber das Problem liegt daran, wenn Menschen in den Kampf einbezogen werden, die mit dem Kampf nichts zu tun haben. Und das ist das Problematische und Fatale, gerade in heutiger Zeit, bei den Waffen, die es heutzutage gibt. Früher gab es das Schwert und es gab den Pfeil und Bogen und man konnte sehr genau zielen auf die Person, die man töten wollte. Aber heutzutage leider, wenn eine Bombe geschmissen wird von Kilometer Höhe, dann trifft sie sehr oft nicht nur Menschen, die am Krieg beteiligt sind. Und deswegen stellt sich die Frage, ob solche Waffen überhaupt legitim sind und menschlich sind. Menschlich sind, weil, wie gesagt, wenn Menschen getötet werden, die mit dem Krieg nichts zu tun haben, dann ist es eine sehr, sehr fragwürdige Angelegenheit. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar beim Kampf uns Regeln vorgegeben. Und liebe Geschwister, Allah azza wa jall hat im Koran al-Karim Ayat herabgesandt, die uns klar machen, warum die Muslime sich überhaupt zur Wehr gesetzt haben. Warum die Muslime überhaupt gesagt haben, wir müssen uns wehren. Wir können das nicht einfach über uns ergehen lassen. Und zwar lesen wir in Surat al-Anfal im 39. Vers. Allah sagte zu ihnen damals, und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt. Die Verfolgung, auf Arabisch al-Fitna, gemeint damit ist, dass die Menschen ihre freie Wahl haben können, den Islam annehmen zu können. Und gerade damals war es nicht gewährleistet oder sehr oft nicht gewährleistet, dass man, wenn man den Islam annehmen möchte, dass man die Möglichkeit hatte, ihn anzunehmen. Sondern, wenn jemand den Islam annehmen wollte, wäre er verfolgt worden, im schlimmsten Falle vertrieben worden oder getötet worden. Und damit diese Religionsfreiheit gewährleistet ist, mussten die Muslime sich zur Wehr setzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch in einer anderen Ayah, in Surat al-Baqarah, und diese Ayah ist sehr schön, weil sie erklärt, dass der Kampf an sich von den Muslimen nur widerwillig eigentlich gemacht worden ist. Er wurde gemacht wegen der Unterdrückung und wegen der Ungerechtigkeit, die vorherrscht. Allah sagte, vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Und dann sagte er, aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Und deswegen, liebe Geschwister, diese Ayat zeigen uns das eigentliche Ziel, warum die Muslime sich zur Wehr gesetzt haben. Wie gesagt, damit die Menschen die freie Wahl haben können, den Islam jederzeit annehmen zu können, ohne dass sie unterdrückt werden, ohne dass sie verfolgt werden. Und dafür ist auch dringend notwendig gewesen, dass man nicht nur sich verteidigt, sondern auch in diejenigen Länder hineingeht, in denen diese Sache nicht gewährleistet ist. Denn ich kann ja nicht einfach nur sagen, ich bleibe zu Hause und behalte die Wahrheit für mich und die anderen Menschen, die können ruhig leben und sterben im Kuffer und können ruhig in die Hölle gehen. Das kann ja nicht sein. Deswegen muss ich als Muslim hinausgehen, um die Da'wah zu machen. Je nachdem, auf welchen Methoden mir zur Verfügung stehen. Gerade Leute, die den Islam neu angenommen haben, brauchen dringend eine Unterstützung seitens der Muslime. Und hier sehen wir ganz deutlich, dass die folgende Information absolut falsch und erlogen ist über den Islam. Und zwar, dass manche Leute denken, dass die Muslime gekämpft haben damals und sich militärisch bewegt haben, um andere Menschen in den Islam zu zwingen. Das kann gar nicht sein. Weil jeder von uns weiß, dass eine Tat von Allah subhanahu wa ta'ala erst angenommen wird, wenn man das macht für ihn subhanahu wa ta'ala ganz allein. Und wenn du jemanden zwingst, den Islam anzunehmen, indem du ihm sozusagen das Messer an den Hals hältst und entweder du bist Muslim oder ich töte dich, dann macht das gar keinen Sinn. Weil seine Annahme des Islam war ja gar nicht freiwillig. Insofern kann das gar nicht der Sinn gewesen sein, denn Allah Azza wa Jalla sagt ja, da ikraha fid din. Das heißt, du darfst niemanden zum Islam zwingen. Sondern es geht darum, wie gesagt, dass die Begebenheiten gegeben sind und die Basis da ist, dass die Menschen frei den Islam annehmen können. Ein weiteres wichtiges Ziel ist, die Menschen zu befreien von ihrer Sklaverei. Die Menschen damals, liebe Geschwister, viele von ihnen waren versklavt. Absolut versklavt. Und ich rede hier nicht von der Sklaverei in dem Sinne, dass ein Mensch einem anderen Menschen gehört. Nein, ich rede von der Sklaverei, der religiösen Sklaverei. Eine Art Sklaverei, dass der Mensch denkt, wenn er einem bestimmten anderen Menschen dient und gehorcht und ihn vielleicht sogar anbetet, dass er deswegen das ewige Leben erreichen wird. Ein Mensch, der denkt, dass wenn er Geld an einen bestimmten Menschen zahlt, dass er deswegen seine Sünden vergeben wird. Und das ist eine bekannte Sache gewesen, gerade in der Geschichte des Christentums, dass die Menschen gedacht haben, wenn sie Geld zahlen an die Kirche oder an den Priester oder wen auch immer, dass deswegen ihre Sünden vergeben werden. Es gibt auch so einen Spruch, der ist nicht einfach, der heißt so viel wie, so ungefähr wie, sobald die Münze klingt, sofort auch die Seele in den Himmel springt. Also irgend sowas Ähnliches gibt es, einen sehr schönen Spruch. Also man hat halt gesagt, sobald du die Münze, dieses Geräusch macht, wo es reinfällt, das heißt, du hast gespendet, dann kannst du davon ausgehen, dass du auch schon sozusagen im Himmel bist. Und diese Art von Sklaverei, diese Art von Verlogenheit, absolute falscher Glauben, absolute Irrglauben, die Menschen werden für dumm gehalten, kann man nicht anders ausdrücken, das muss beseitigt werden. Und der Islam ist dafür da, dass die Menschen aufgeklärt werden, dass sie wissen, passt mal auf, das ist falsch. Das ist ein Irrglaube. Und ihr könnt zwar meinetwegen das Christentum und das Judentum, was ihr Religion auch immer habt, ihr könnt sie richtig behalten. Aber ihr müsst wissen, es gibt den Islam auch. Das heißt, es muss gewährleistet sein, dass die Menschen den Islam vom Islam erfahren. Und der Mensch soll selbst frei entscheiden dann, ob er den Islam annimmt oder ob er bei seiner Religion bleibt. Wir sagen ihm, du kannst bei deiner Religion bleiben, aber du musst wissen, dass wenn du stirbst, gehst du ins ewige Feuer. Manche Historiker haben versucht, bestimmte Beweggründe zu identifizieren, warum die Muslime sich militärisch gewehrt haben. Und wenn man, und sie haben dann zum Beispiel gesagt, eine der wichtigsten Beweggründe sei der wirtschaftliche Faktor gewesen. Und natürlich das Problem ist immer, wenn man von sich selbst auf andere schließt. Aber wenn man dieses Thema sachlich behandelt und die Begebenheiten betrachtet, der Sahaba radiallahu ta'ala anhum, die, wir haben diese, ich kann euch noch erinnern an die, oder an die eine Begebenheit, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Ein Sahabi, gerade vor der Schlacht von Uhud. Er hatte, liebe Geschwister, das ist eine sehr schöne Geschichte, ist ganz kurz, er hatte Leuten Geld geliehen. Ziemlich genau 3 Leuten Geld geliehen. Und während der Kampf am Laufen war, ich meine, der Kampf läuft außerhalb von Medina, irgendwo bei Uhud, ja, und die Leute leben in Medina noch weiter und haben halt ihre Männer geschickt zum Kämpfen und andere waren noch in der Stadt. Auf jeden Fall, einer von denen in Medina war offensichtlich ein Jude zuerst, dieser Sahabi. Er wollte das Geld einkassieren mit den Zinsen, weil er hatte Leuten Geld geliehen gegen Zinsen und wollte sein Geld mit den Zinsen wieder haben. Er war noch kein Muslim. Aber in seinem Herzen, er wollte den Islam schon annehmen. Aber er hat sich gesagt, erst will ich mein Geld haben. Und danach nehme ich den Islam an. Weil wenn ich den Islam zuerst annehme, dann der Prophet hat mir verbieten, dass ich mein Geld mit Zinsen bekomme. Deswegen hat er gesagt, ich verlange erst mein Geld. Auf jeden Fall hat er nachgefragt, der Erste, dem er Geld schuldet, der Zweite Schuldner, der Dritte Schuldner. Der Erste, wo ist der Erste? Der ist bei Uhud. Der ist auch beim Kämpfen. Der ist schon dort. Der Zweite ist auch dort. Der Dritte auch bei Uhud. Also hat er gesagt, okay, dann gehe ich nach Uhud. Dann ist er nach Uhud gegangen, liebe Geschwister. der Sahabi, und hat dann gesagt, gut, dann verzichte ich drauf, wenn eh alle dort sind, dann gehe ich eben auch dahin. Und erst als die Muslimen dann gesehen haben, gesagt, was willst du von uns, geh weg, hat er gesagt, seid ruhig, ich bin Muslim geworden. Ich bin schon Muslim geworden. Auf jeden Fall, dieser Sahabi hat in der Schlacht mitgekämpft und hat kein einziges Gebet verrichtet gehabt und ist als Märtyrer gefallen, als Shahid gefallen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Insofern, liebe Geschwister, diese Bereitschaft, die diese Sahaba gehabt haben, für den Islam ihr ganzes Hab und Gut herzugeben, ihr Leben und ihr Vermögen. Und dafür gibt es viele Beispiele, die kennt es, die berühmten Beispiele Abu Bakr und Umar und andere, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Kann es sein, dass solche Menschen gekämpft haben, damit sie bestimmte, damit es einen Wirtschaftsausschwung gibt oder damit sie Beute machen? Das kann nicht sein. Natürlich, liebe Geschwister, widerspricht das nicht der Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Leute angespornt hat. Er hat sie angespornt und gesagt, und hat die Beute verteilt, und es gab Beute, die verteilt wurde, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in Surat al-Anfal und anderen uns deutlich gemacht hat. Aber das war Ansporn für manche Leute. Andere Leute haben wir auch in der Sira kennengelernt. Einer kam während einer Schlacht, kam er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und es war auch Uhud, wenn ich mich richtig entsinne. Er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, während er schon Beute verteilte. Die Schlacht war noch am Laufen, aber er hat schon einen Teil der Beute verteilt. Und er wollte ihm ein bisschen davon was abgeben. Dann sagte er, oh Gesandter Allahs, also deswegen habe ich dir nicht gefolgt. Deswegen bin ich dir nicht gefolgt. Ich habe den Islam nicht angenommen, damit ich das von dir bekomme. Sondern ich habe den Islam angenommen, sinngemäß, damit ich mich opfere für Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen. Also kann es nicht sein, es ist also unsachlich zu sagen, dass die Muslime gekämpft haben, damit sie reich werden und damit sie sich an solchen Kriegszügen bereichern. Das stimmt einfach nicht, ist unsachlich. Und ich sage immer ganz einfach, wenn man auf die islamischen Quellen zurückgeht, das heißt, wenn man wissen will, wenn man die islamische Geschichte studieren will, dann muss man die islamische Geschichte so nehmen, wie sie ist. Ich kann nicht einfach die eine Geschichte rausnehmen. Und es kann natürlich sein, dass manche Leute gekämpft haben, damit sie sich bereichern. Das gibt es, warum nicht? Hatten ja nicht alle immer eine reine Absicht gehabt. Gerade von den Beduinen, die einfach mitgekommen sind. Aber ich kann nicht einen Teil der unserer historischen Quellen nehmen und den anderen Teil einfach weglassen. Sondern wenn, dann muss ich das als Gesamtes betrachten und natürlich, wenn ich noch genauer will, das Authentische davon rausfiltern. Deswegen, liebe Geschwister, leider finden wir einige Muslime, die selbst immer sich sozusagen verteidigen und das Gefühl haben, sie müssen sich rechtfertigen. Gerade wenn es um die damaligen Ereignisse geht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Kämpfen, die damals am Laufen waren. In Wirklichkeit, wenn man sieht, was damals geschehen ist und man das gesamte Bild betrachtet und hier sieht, dass Leute vertrieben worden sind und man hat sie versucht zu töten, nur weil sie gesagt haben, statt 360 Göttern beten wir einen an. Ja, nur weil sie das gesagt haben, dann sieht man, wer im Recht ist und wer im Unrecht ist. Und ich will wissen, wie jemand sich fühlen würde von euch, wenn von heute auf morgen jemand kommt und sagt, dein Haus, es gehört dir nicht mehr, raus mit dir, raus aus deinem Land. Eine Sache, die haben schon zigtausende von Menschen, wenn nicht hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Menschen verschwören bis an den heutigen Tag unsere Geschwister in Philistin. Unsere Geschwister in Philistin, wenn du manche von ihnen sprichst, sie werden dir sagen können, gerade diejenigen, die noch dort wohnen. Also es gibt Palästinenser, die wohnen noch in Al-Quds selbst. Die haben dann zwar einen israelischen Pass, aber die wohnen immer noch da. Und manche von ihnen, die können dir auf den Berg gegenüber ihrer Wohnung zeigen und sagen, dort, diese Häuser alle, die gehören eigentlich uns. Du kannst dir vorstellen, was für ein Hass und was für eine Wut jemand in sich hat, wenn er sieht, dass dort jemand anderes drin wohnt mit seiner Familie, obwohl es deins ist. Und du weißt das. Und du hast sogar Urkunden dafür, dass es dir gehört. Und dann soll jemand sagen, man darf sich nicht wehren. Wer sagt das? Welcher vernünftige Mensch sagt das? Das sagen nur Menschen, die nicht wissen, was sie sagen. Oder das sagen Menschen, die nicht, die keine Ahnung haben von Vernunft oder von Gerechtigkeit. Wir leider in der heutigen Zeit kennen unsere Religion sehr oft nicht. Und deswegen haben wir immer das Gefühl, dass wir uns verteidigen müssen, wenn wir aber allerdings wirklich die Geschichte kennen würden vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Sahaba, dann wären wir die Stolzesten überhaupt. Und deswegen wirst du niemals einen Gelehrten finden, der sich schämt für seine Religion. Niemals. Weil er kennt die Wahrheit. Aber jemand, der die Wahrheit nicht kennt und jemand, dem du sagen kannst, also es gibt Leute, zum Beispiel, teilweise wird das auch in der Schule gemacht hier in Deutschland, nicht als Unterricht, aber Lehrer sind leider unterschiedlich. Manche Lehrer nutzen ihre Position aus. Das gibt es leider. Und manche von ihnen, das habe ich selbst erlebt, die haben dann zum Beispiel gesagt, naja, die Muslime, wenn sie dann andere Leute angegriffen haben, haben sie vor die Wahl gestellt. Entweder sie nehmen den Islam an, oder sie werden bekämpft, oder sie können ihre Religion behalten, aber dann war die Steuer so hoch, dass sie sich dann am Ende doch entschieden haben, den Islam anzunehmen. Ja? Und das ist eine falsche Information, einfach faktisch falsch. Einfach historisch falsch. Was muss man machen? Die islamische Geschichte haben nicht die Nicht-Muslime überliefert. Das heißt, egal was du über den Islam sagen willst, du musst zurückkehren zu den islamischen Quellen. Kehrst du zu den islamischen Quellen zurück, findest du die Antwort darauf und die Antwort einfach stimmt einfach überhaupt nicht. Die Anzahl der Steuern, die ein deutscher Bürger hier in Deutschland zahlen muss, ist viel höher, ein Vielfaches höher, kannst ein paar Nullen dranhängen, im Vergleich zu dem, was ein Nicht-Muslim bei Muslimen damals hätte zahlen müssen, wenn er dazu imstande gewesen wäre, und wenn nicht, dann bräuchte er sowieso nichts zu bezahlen. Ja? Das heißt, sie sind einfach faktisch falsch, leider wird viel gelogen, und deswegen, das kann man nur natürlich, man kann nur dagegen angehen, wenn man ein bisschen darüber Wissen hat. Wie gesagt, ich sage noch einmal, betone, dass man nicht falsch versteht. Der Islam oder setzt sich zur Wehr nicht nur einfach, indem er, wenn er angegriffen wird und dann verteidigt er sich. Nein, wir möchten, dass die anderen Menschen vom Islam erfahren. Auch wenn sie in anderen Ländern sind. Das heißt, wir sind bereit als Muslime, wir im Sinne von so müsste es eigentlich sein. Ja? Nicht, dass wir bereit sind, Allah rein. Dass wir Muslime müssen bereit sein, auch unsere Zeit zu opfern und vielleicht sogar unser Leben in Gefahr zu setzen dafür, dass wir in ein anderes Land gehen und dort den Islam verbreiten und dort Da'wah machen, je nachdem, wie es dort am besten ist. Ja? Was meint ihr, was die Christen teilweise machen? Die schicken teilweise nicht nur das Christentum als Ganze, sondern teilweise ganze bestimmte Sekten nur. Und ihr wisst das hier auch in der Stadt teilweise, was da gemacht wird. Die kommen, ohne jetzt Namen zu nennen, die bilden Leute aus, irgendwo im Ausland, und schicken sie nach Deutschland. Deutschland ist ein christliches Land. Das meint ihr, was in unseren muslimischen Ländern passiert. Ja? Reden wir von unseren muslimischen Ländern. Dort werden christliche Missionare hingeschickt, um Leute in die Hölle zu rufen, oder Erdebilder. Ja? Und das wird zugelassen, leider, weil die Menschen nicht für das Jenseits mehr so leben wie früher. Wir sind eher dazu verpflichtet, Menschen zum Paradies einzuladen, weil wir die Leute zum Paradies einladen, nicht zur Hölle. Ja. Und trotzdem, wer macht das heutzutage? Wer sagt, ich gehe jetzt in das Land so und so, oder ihr könnt auch hier bleiben, braucht nicht so weit gehen, hier sind wir in Deutschland, und macht Da'wah für Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder in seiner Möglichkeit, jeder wie er kann, entweder dem er schreibt, oder er redet, oder er geht unter die Leute, oder noch am besten, er macht es mit seinem Charakter, ja, gibt es einfach ein gutes Vorbild, und so weiter und so fort. Oder er sagt sich, ich kann das alles nicht, deswegen eigne ich mir erstmal Wissen an, bis ich dazu imstande bin, das zu tun. Oder ich gehe Islam studieren. Ja. Wollen wir mal zählen jetzt, wie viele von uns hier Islam studieren. Wir studieren in der Universität, oder wir sind in der Schule, oder wir sind das. Und der in der Schule ist, was wird er nach der Schule machen? Wird er dann Islam studieren gehen? Oder wir arbeiten, und wenn wir arbeiten, ja, gut, wie geht's weiter? Was machen wir als nächstes? Wir waren in der Schule, dann waren wir in der Universität, jetzt arbeiten wir. Wann machen wir etwas für unsere Religion? Wann lernen wir? Ich sage nicht, dass wir alle unbedingt Sheikh al-Islam werden müssen, das sage ich nicht. Aber ich sage, liebe Geschwister, jeder Muslim sollte ein Buch immer bei sich haben, das er regelmäßig liest. Das heißt also, auch wenn du studierst und arbeitest, Alhamdulillah, das ist gut. Aber ein Teil deiner Zeit opfere sie bitte für irgendein Buch, was du über den Islam liest. Ob es der Koran ist. Oder ein Buch über die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Oder irgendein anderes Buch eines anerkannten, vertrauenswürdigen Gelehrten. Das ist alles kein Problem. Hauptsache, du hast immer irgendetwas, was dich in deiner Religion, nicht nur deine, damit deine Informationen nicht gleich bleiben und nicht in Vergessenheit geraten, sondern damit du im Laufe der Zeit immer mehr an Wissen, was es dir aneignest. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira. Möge Allah